Dialog 2. Frau Kercher, wann geht es bei Ihnen mit dem Messebesuch? Übermorgen. Das hatte ich Ihnen aber schon gesagt. Vormittag oder Nachmittag? Vormittag.